mit Probleme mit der CSU. Der Weihrauch spät die Tür. Wer kackt in Bene, die Mitra zu. Der Weihrauch spät die Tür. Wer drückt die Preise bis zur Spitze. Der Weihrauch spät die Tür. Wer zeigt beim Bücken seine Ritze. Der Weihrauch spät die Tür. Er nervt uns jedes Mal, er lässt uns keine Wahl. Der Weihrauch spät die Tür aus dem Felsstall. Er scheißt ins Urinal, das ist doch nicht normal. Der Weihrauch spät die Tür aus dem Felsstall. Babys aus der Klappe, der Weihrauch spät die Tür. Wer hat einen Stuhlgang, hat die Pappe, der Weihrauch spät die Tür. Wer schreckt den Weihrauch mit Asbest, der Weihrauch spät die Tür. Wer gibt Fleisch mit Marsch den Rest, der Weihrauch spät die Tür.